einfach hätte zehn. Überall tut Hunger weh. Während dort Leute sich sperren, während Dreck und Lärm machen, schwimmen wir im Wohlstand, kennen keinen Notstand. Wenn wir uns die Schweine messen, brechen Millionen auf in den Westen. Wenn sie kommen, werden sie uns fressen, die Entwicklungsländer. Wandern über 1000 Meilen. Und sie tun sich selber ein, denn der Hunger treibt sie an, der sich nicht mehr scheuen kann. Zurückhalten kann sie keiner, wir werden immer kleiner. Überrollen unser Land, geraten außer Rand und Band. Wenn sie kommen, werden sie uns fressen, die Entwicklungsländer. Wenn sie kommen, werden sie uns fressen, die Entwicklungsländer. Kommen, werden sie uns fressen, die Entwicklungsländer.